gibt, sei leider verliere ich komplett meinen Glauben. Tage und Monate, an denen ich nicht weiß, woran ich glauben soll, an Gott, den Teufel, den Osterhasen und der Märchen gehen. Und dort gibt es da etwas, was tief in mir gräbt und schürft. Es fühlt sich an wie Gottes Fingernagel. Irgendwann halte ich den Schmerz da nicht mehr aus und ich werde aus der Dunkelheit hinausgedrängt. Julius Fotzen. alles super schlecht und gleichzeitig aber auch gut. Krank. Zerstört, ohne zu zerstören. Man bleibt übrig und weiß, was man kann mit dir.